Andacht am 5.5.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Die Weisheit des Himmels. Guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie geht es dir, Daniel? Alles gut? Mir geht es auch gut. Ich denke, dass ich gerade die beste Zeit meines ganzen Lebens habe. Manchmal frage ich mich, ob ich in einem Traum lebe. Ehrlich, manchmal denke ich, ich werde eines Tages aufwachen und alles, was ich erlebt habe, war nur ein Traum. In meiner Ehe erlebe ich die beste Zeit meines Lebens. Unser Dienst ist am besten Punkt in meinem Leben. All die Zeugnisse, die jeden Tag aus aller Welt hereinkommen, sind das Beste, was ich bisher erlebt habe. Und das, was Gott durch das Herzbuch und das Herztransformationskit tut, ist noch kraftvoller, als ich es mir vorgestellt habe. Menschen aus Europa, die jahrzehntelang im Gefängnis von Religion eingesperrt waren, senden uns Nachrichten, wie leidenschaftlich sie nun für Jesus sind. Und in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen haben wir dieses Jahr meiner Meinung nach die beste Klasse, die wir jemals hatten. Es besteht so eine Einheit von der ersten Woche an. So ein Hunger. Alles ist einfach herrlich. Ich wache jeden Morgen auf und mein Herz platzt beinahe vor Dankbarkeit für meinen Jesus. Heute Morgen bin ich um 3 Uhr aufgestanden. Ich ging zu meinem Sessel und weißt du, was ich bis 6.30 Uhr getan habe? Ich liebe meine Bibel, doch heute habe ich sie gar nicht aufgeschlagen. Um 6.30 Uhr bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen, danach habe ich geduscht und nun bin ich hier. Reinhard, du sagst doch, dass es wichtig ist, die Bibel zu lesen. Ja, ich lese sie gerne jeden Tag. Warum habe ich die Bibel dann heute nicht gelesen? Weil ich mit diesem überwältigenden, explosionsartigen Gefühl der Freude aufgewacht bin. Ich denke, so muss sich das anfühlen, was Paulus beschrieben hat. Freue dich im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freuet euch. Und auch das, was er in Römer 14, 17 gesagt hat, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich saß also in meinem Sessel und konnte die ganze Zeit über nichts anderes tun, als zu sagen, Jesus, danke. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Danke, du bist so wunderschön. In diesen 3,5 Stunden konnte ich ihn nur preisen. Seine Gegenwart überwältigte mich so sehr, dass ich meine Bibel nicht einmal in die Hand genommen habe. Und dann bin ich eingedöst in meinem Sessel. Ich weiß nicht wie lange, aber irgendwann bin ich wieder aufgewacht. Und ich bin mit demselben Gefühl aufgewacht. Deshalb blieb ich einfach dort sitzen und habe ihn gepriesen. Meine Freunde, wenn wir nicht lernen, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus zu leben, dann wird unser Leben wirklich kompliziert sein. Denn wir alle erleben täglich komplizierte Dinge, unbeantwortete Fragen, unerfüllte Erwartungen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Doch wenn wir lernen, unser Herz mit seiner Liebe zu füllen und diese Liebe dann verbreiten, wird es gut für uns werden. Heute verbringen Daniel und ich einen ganzen Tag im Studio. Wir werden eine ganze Serie über Haushalterschaft aufnehmen. Ich habe dieses Thema viele Wochen lang in der Bibel studiert. Gestern Abend habe ich bis 23.30 Uhr studiert und daran gearbeitet. Und je mehr ich studiere, desto überwältigter bin ich, wie klar die Bibel sagt, dass wir Besitzer von gar nichts sind. Wusstest du das? Du besitzt noch nicht einmal dein eigenes Leben. Überleg doch mal, wer gab dir das Leben? Wer hat dich mit seinem eigenen Blut erkauft? Die Bibel sagt buchstäblich, er hat dich mit seinem eigenen Blut erkauft, deshalb gehörst du nicht mehr dir selbst. Und wenn du dir nicht selbst gehörst, dann gilt das auch für alles, was du hast. Ich freue mich wirklich, dass ich den ganzen Tag im Studio sein kann. Wenn du Teil meiner Mentoring-Gruppe bist, dann mach dich bereit für eine großartige Serie. Doch darüber werde ich heute nicht sprechen. Ich werde mit Matthäus 11 weitermachen. Wir haben darüber gesprochen, dass du selbst dann, wenn du dich als Geringster fühlst und denkst, dass du nichts bist, immer noch größer bist als der größte Mann, der in der Zeit vor Jesus gelebt hat. Anschließend rügt Jesus die Menge. Dieses Mal spricht er nicht nur mit den Pharisäern, er spricht mit der ganzen Volksmenge. Wenn Jesus die breite Masse anspricht, müssen wir uns folgende Frage stellen, selbst wenn er mit Juden in einer jüdischen Gemeinschaft gesprochen hat. Jesus, wenn du hier etwas Grundsätzliches sagst, was kann ich daraus lernen? Einer der Schlüssel, um die Bibel zu verstehen, sind die folgenden zwei Fragen. Erstens, wer hat gesprochen und zu wem hat er gesprochen? Manche Leute sagen, dies ist das Wort Gottes. Gott hat gegeben und Gott hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Nein, das steht in der Bibel, aber es ist nicht das Wort Gottes. Es ist das Wort von Hiob. Selbstverständlich hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass es in der Bibel steht, natürlich. Aber ich werde das nie sagen, denn Gott hat das niemals gesagt. Hiob hat das gesagt. Und Hiob sagte es in einer verzweifelten Lage, in der er sein Herz zum Ausdruck brachte. Und später hat Gott Hiob deswegen getadelt. Genau dasselbe gilt, wenn man die Worte von Petrus nimmt und sagt, dass sie das Wort Gottes seien. Nein, es sind die Worte von Petrus. Natürlich wollte Gott, dass dies in der Bibel steht, damit wir etwas lernen. Als Jesus sagte, ich gehe ans Kreuz, antwortete Petrus, du darfst niemals ans Kreuz gehen. Steht das in der Bibel? Ja. Ist es das Wort Gottes? Nein. Es ist noch nicht einmal das Wort von Petrus. Es ist das Wort von Satan. Deshalb sagen Menschen, Satan, geh hinter mich. Jesus sagte bestimmte Dinge zu den Pharisäern und sie sind offensichtlich nicht für dich, es sei denn, du betrachtest dich als Pharisäer. Doch wenn er mit der Volksmenge spricht, macht er eine allgemeine Aussage für alle Anwesenden. Deshalb schauen wir, ob wir etwas daraus lernen können. In Vers 16 sagt er, »Wie kann ich die Menschen dieser Generation beschreiben?« Ihr seid wie Kinder, die auf dem Spielplatz spielen und ihre Spielkameraden anschreien. Und dann sagt er im Wesentlichen, ihr wollt keine Hochzeit, ihr wollt keine Beerdigung. John hat gefastet und ihr habt gesagt, er hat einen Dämon. Ich esse und trinke und ihr nennt mich einen Fresser und Weinsäufer, der seine Zeit nur mit den Sündern und Zöllnern verbringt. Und dann macht Jesus eine Aussage, die so wichtig ist. Er sagt, aber Gottes Weisheit wird sichtbar werden für diejenigen, die sie annehmen. Als ich jung war, kam die sogenannte Glaubensbewegung nach Österreich. Sie kam aus Tulsa in Amerika von Kenneth Hagin. Ich habe Kenneth Hagin sehr respektiert. Ich denke, er war ein großer Mann Gottes. aber leider haben viele von seinen Nachfolgern diese Lehre übernommen und ein paar Dinge durcheinander gebracht. Das passiert immer. Aber dennoch war dies etwas Wunderbares, das Europa gebraucht hat. Ich bin damals durch ganz Österreich gereist, um einige von diesen großen Sprechern zu übersetzen. Ich erinnere mich, dass sie immer eine Aussage gemacht haben, die sich für mich irgendwie nicht richtig angefühlt hat. Ich dachte immer, Es handelte sich um ein Zitat eines alttestamentlichen Propheten. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Sie sagten ständig, weil ihr nicht gewusst habt, dass Heilung Teil des Kreuzes ist, kommt ihr alle um. Deshalb müssen wir euch lehren. Ihr müsst zu all unseren Treffen und all unseren Konferenzen kommen. Ihr müsst all unsere Bücher kaufen und all unsere Predigten anhören. Denn mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wenn ihr die Erkenntnis, die Gott uns gegeben hat, nicht bekommt, werdet ihr umkommen. Ich dachte immer, da passt irgendetwas nicht. Das hört sich nicht wie mein Gott an. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Ich habe diese Stelle nachgeschlagen. Sie steht in Hosea und der Prophet sagt dort eigentlich Folgendes. Wenn ihr die Erkenntnis abgelehnt habt, kommt ihr um. Seht ihr? Gott ist kein Gott, der sagt, Tja, schade für euch, ihr habt es nicht gewusst und jetzt werdet ihr umkommen. Gott wird in seiner tiefen Liebe und Leidenschaft für uns immer dafür sorgen, dass wir all die Erkenntnis erhalten, die wir brauchen. Was war geschehen? Die Menschen hatten die Erkenntnis abgelehnt und somit hatten sie keine Erkenntnis. Und aus diesem Grund sind sie umgekommen. Jesus sagt hier im Grunde genommen, wenn du Weisheit haben willst, die in deinem Leben sichtbar und aktiv ist, wird das nicht geschehen, bis du sie ergreifst. Seht ihr, sie hatten die Weisheit nicht ergriffen, die durch Jesus, das fleischgewordene Wort, zu ihnen gekommen war. Gottes Weisheit hat sich in Jesus manifestiert. Die Bibel sagt, Christus wurde unsere Weisheit. Das heißt, Gottes Weisheit kam durch Jesus. Doch er passte nicht in ihre Vorstellung. Wie kann der Messias und Rabbi mit Sündern zusammensitzen? So etwas macht man nicht. Das ist falsch. Deshalb bist du nur ein Weinsäufer und ein Fresser. Sie haben ihn abgelehnt. Es gibt eine wirklich traurige Aussage über die Zeit, die Jesus auf der Erde verbracht hat. Sie lautet, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn nicht aufgenommen. Das Reich Gottes wird von euch genommen werden und einer Nation gegeben werden, die seine Frucht bringen wird. Wie traurig, dass Jesus zum jüdischen Volk kam und sich wünschte, von den Menschen angenommen zu werden, damit sie anschließend die Güte Gottes auf der ganzen Erde verbreiten. Aber sie haben ihn nicht angenommen. Mein Freund, wenn du die religiöse Box, in der du dich befindest, nicht bewusst und entschieden zerstörst, kannst du Jesus tatsächlich verpassen. Ich sehe das heute auf der ganzen Welt in der Religion. Wir haben unseren kleinen Jesus und er muss in unsere Box passen. Und wenn Jesus nicht so ist, wie ich das beschlossen habe, werde ich es nicht akzeptieren. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass die meisten Christen Jesus fast täglich ablehnen. Das schockiert dich vielleicht, aber ich habe dieses Gefühl. Seht ihr, Jesus kam in sein Eigentum und sie haben ihn nicht angenommen. Sie haben das Kreuz erlebt und es nicht angenommen, weil es nicht in ihre Form gepasst hat. Hat Jesus nicht gesagt, eines Tages werde ich zu euch sagen, geht weg von mir, denn ich habe euch nicht gekannt. Und wir werden darauf antworten, aber wir haben in deinem Namen prophezeit, wir haben sogar die Kranken in deinem Namen geheilt und die Dämonen ausgetrieben. Was meinst du damit, ihr habt mich nicht gekannt? Und er wird sagen, tja, ich war krank, aber ihr habt mich nie besucht. Ich war hungrig und ihr habt mich nie gesättigt. Ich war nackt und ihr habt mir niemals Kleidung gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nie besucht. Und sie werden zu ihm sagen, wann warst du hungrig? Wann warst du nackt? Wann warst du durstig? Wann warst du im Gefängnis? Darauf wird er antworten, was immer ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr direkt für mich getan. Ich frage mich, wie oft wir bei einem wunderschönen Gemeindetreffen waren und sagten, Jesus, berühre mich, Jesus, berühre mich, komm, Herr Jesus. Und er saß drei Sitzplätze weiter neben uns in Form einer lieben alten Frau, die ihre Rechnungen nicht bezahlen kann, um ihren Kindern etwas zu essen zu geben. Aber das passt nicht in unsere Vorstellung von Jesus. Und deshalb verpassen wir Jesus. Vor einigen Jahren war ich in Hamburg. Ich war einer von zwei Hauptrednern auf einer Konferenz und ich sagte zu dem Mann, der die Konferenz organisiert hatte, er war ein Freund von mir, ich möchte nicht, dass du mich im Hotel abholst. Diese Konferenzen beginnen um 9 Uhr morgens und hören um 23 Uhr abends auf. Man ist in einen Raum mit schlechter Luft eingesperrt, in dem man entweder steht und predigt oder auf einem Stuhl sitzt und dem anderen Prediger zuhört. Beim Mittagessen sitzt man ebenfalls. Deshalb habe ich gesagt, ich brauche ein bisschen Bewegung und es gibt keine Zeit für Sport, deshalb möchte ich zu Fuß gehen. Er antwortete, aber das sind 40 Minuten Gehzeit. Das war im Herbst. Es war kalt und es schneite bereits ein bisschen. Dennoch sagte ich, bitte lass mich zu Fuß gehen. So ging ich am Morgen zur Konferenz und es nieselte. Es war wirklich kalt, sehr kalt. Ich hatte meine Jacke an und zog die Kapuze über meinen Kopf, um nicht nass zu werden. Auf dem Weg zur Konferenz kam ich an einem Supermarkt vorbei, vor dem eine Frau in der Kälte saß und bettelte. Ich war auf die Konferenz fokussiert und bereitete mich auf den Tag vor. Doch als ich die Frau sah, dachte ich, ich sollte ihr ein wenig Geld geben. Schau, ich gebe so, wie mich der Geist leitet. So einfach ist das. Ich hatte also dieses kleine Gefühl, dass ich ihr Geld geben sollte. Und ich ignorierte es. Es war kalt. Ich hatte meine Kapuze auf, meine Handschuhe an und war unterwegs zu der Konferenz. Als ich an ihr vorbeiging, sagte der Herr zu mir, du gehst also zu der Konferenz und sprichst über mich, aber hier auf der Straße, wo ich direkt vor dir sitze, ignorierst du mich. Was denkst du dir dabei? Ich fing sofort an zu weinen und ich ging zurück und gab dieser Frau eine große Summe Geld. Überleg dir das. Wir haben unseren Jesus in eine Box gesteckt und wenn etwas dort nicht hineinpasst, ist es nicht Jesus. Gottes Weisheit ist nur für diejenigen sichtbar, die sie angenommen haben. Deshalb musst du ein offenes Herz haben und sagen, Jesus, in welcher Form auch immer du kommst, ich werde dich annehmen. Siehst du, Jesus sagte, ihr wollt nicht, dass ich bei eurer Hochzeit tanze, doch ihr wollt mich auch nicht bei eurer Beerdigung haben. Was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt Johannes, den Täufer, nicht, weil ihr sagt, dass er einen Dämon hat. Ihr wollt mich nicht, weil ich mit den Sündern zusammensitze. Was wollt ihr dann? Tja, Jesus, wir wollen, dass du in unsere Box passt. Dann werden wir dich annehmen. Wir denken vielleicht, dass dies auf die Juden zutraf, doch wir stehen jeden Tag selbst in dieser Gefahr. Wie sehr wünsche ich mir, dass Gottes Volk aus seinem Schlaf aufwacht. Wir schlafen in unserem bequemen kleinen Leben. Wir gehen durch die Straßen und sehen Jesus nicht, der jeden Tag an uns vorübergeht. Wir gehen zu unseren netten kleinen Treffen und sehen Jesus nicht, weil er nicht so ist, wie wir es erwarten. Wenn du Weisheit möchtest, und Jesus ist die Weisheit Gottes, die für dich sichtbar wurde, dann musst du von ganzem Herzen sagen, ich nehme dich an und du darfst entscheiden, in welcher Form du kommst. Es ist Zeit, dass wir aufhören, ihm zu diktieren, was er tun soll. Stattdessen müssen wir ihm erlauben, uns zu diktieren, was wir tun müssen. Wenn wir unsere Herzen für Jesus öffnen, in welcher Form auch immer er sich uns zeigt, dann wird Weisheit für uns sichtbar und wir werden sie annehmen und genießen. Und dann geht es weiter mit dieser wunderschönen Aussage in Vers 25, alles im selben Kontext. Dann rief Jesus aus, Vater, danke, du bist der Herr, der höchste Herrscher über Himmel und Erde. Obwohl Gott, der Vater, der höchste Herrscher ist, mischt er sich nicht in alles ein, denn er hat uns die Herrschaft übertragen. Behaltet das im Hinterkopf. Und im Vers geht es weiter, und du hast die große Offenbarung deiner Autorität vor denen versteckt, die stolz sind und denken, dass sie weise wären. Stattdessen hast du sie kleinen Kindern offenbart. Meine Freunde, es ist so gefährlich, ein stolzes Leben zu führen. Ich sage euch etwas, und das ist lediglich ein persönlicher Rat von mir als dein Freund. Ich denke, jeder einzelne Christ sollte regelmäßig Zeit mit Fasten und Gebet verbringen. Einfach, um sich vor Gott zu demütigen. Nicht, um mit Gott zu verhandeln, sondern immer nur, um sich neu auf Gott auszurichten und sicherzustellen, dass du eins mit ihm bist. Denn es passiert so schnell, dass wir in die Falle von Stolz tappen. Ich kann das tun. Ich habe das getan. Ich, mein Erfolg, meine Kraft, mein Sieg. Wenn du deinen Mund 7 Tage lang verschließt, wenn Essen auf den Tisch kommt und du nur Wasser trinkst, wirst du feststellen, dass du körperlich schwach wirst. Und dann brauchst du ihn. Das ist gesund für jeden Christ. Wir lassen uns so leicht in unserem Alltag hineinziehen. So schnell denken wir, dass wir weise wären, obwohl wir in Wirklichkeit ohne Jesus keinerlei Weisheit haben. Deshalb sind die Geheimnisse und die Schlüssel des Reiches Gottes vor denen verborgen, die denken, dass sie weise wären und mächtig sind. Und weißt du, wem sie offenbart werden? Den kleinen Kindern. Ich habe das Wort für kleine Kinder im Griechischen nachgeschlagen. Wir haben im Deutschen mehrere Begriffe für Kinder. Es gibt das Wort Baby, es gibt das Wort Kleinkind und dann gibt es natürlich noch das Wort Kind. Doch im Griechischen gibt es eine ganze Reihe von Begriffen, du meine Güte. Es gibt ein Wort, das von einem kleinen Kind spricht, es gibt ein Wort, das von einem unreifen Kind spricht, und es gibt auch ein Wort, das von einem reifen Kind redet. Und weißt du, was das Wort in dieser Stelle bedeutet, Daniel? Ich war schockiert. Wir denken an ein Kind, wenn Jesus davon spricht, dass wir wie Kinder werden müssen, um das Reich Gottes zu erben. Doch das Wort, das hier gebraucht wird, ist ein Begriff, der für ein Baby benutzt wird, das noch nicht einmal sprechen kann. Schau, was Jesus damit sagt. Er sagt, Gott hat sich entschieden, die Offenbarung seiner Autorität den kleinen Babys zu geben, die noch nicht einmal sprechen können. Sie können Dinge noch nicht einmal rational durchdenken. Was sagt er damit aus? Er sagt, wenn du so abhängig wie ein kleines Baby wirst, das alleine nicht überleben kann, dann bist du an dem Punkt, an dem du die Offenbarung und die Autorität des Reiches Gottes haben kannst. Als ich das gelesen habe, sagte ich, Jesus, ich möchte dieses kleine Baby sein. Schau, ein Baby ist zu 100% abhängig. Wenn du es alleine lässt, wird es sterben. Ein Baby muss sauber gemacht werden, es muss mit Muttermilch gestillt werden. Es gibt niemanden, der abhängiger von einem anderen Menschen ist als ein kleines Baby. Jesus sagte damit, dass die Autorität des Reiches Gottes denen offenbart wird, die zu 100% abhängig von ihm sind. Seht ihr, die Autorität im Reich Gottes ist eine übertragene Autorität. Wenn du sie ausübst, und dabei anfängst zu denken, dass sie irgendetwas mit dir zu tun hat, funktioniert sie nicht mehr. Und das ist die Gefahr. Wir gehen los und sprechen zu dem Dämon und der Dämon rennt schreiend davon. Und dann geht es uns wie den Jüngern. Hey Jesus, sogar die Dämonen waren uns untertan. Doch lies weiter. Als der Vater seinen Sohn brachte und sie mit einem anderen Dämon konfrontiert wurden, steckten sie fest. Ich kann keine Dämonen mehr austreiben. Deshalb hat Jesus gesagt, freut euch nicht über diese Dinge, freut euch, dass eure Namen im Buch des Himmels stehen. Siehst du, wenn du wirklich in dieser Offenbarung wandeln und die Autorität des Himmels ausüben willst, musst du so abhängig von Gott sein wie ein kleines Baby. Und wenn du dann zu einem Dämon sprichst und er verschwindet, ist klar, logisch, dass ich das nicht war. In mir habe ich nichts. Alles, was ich habe, ist Abhängigkeit vom Himmel. Wenn wir erst verstehen, dass Autorität uns immer übertragen wurde und wir selbst keine Autorität besitzen, werden wir wie kleine Babys, die in allem von ihm abhängig sind. Oh mein Gott, mögen wir uns jeden Tag daran erinnern, wenn wir nicht bereit sind, ein 100% abhängiges Baby zu werden, werden wir nicht in der Autorität des Himmels leben. Ich sage euch, es besteht eine sehr große Gefahr darin, begabt und talentiert zu sein. Glaub mir, denn meiner Meinung nach bin ich sehr begabt und talentiert. Ich habe viele Gaben, die einfach ein natürlicher Bestandteil meines Lebens sind. Ich habe eine Kommunikationsgabe. Ich weiß, dass Gott sie in mein Leben gelegt hat, seit ich ein kleines Kind war. Ich war 20 Jahre alt und für eine Gemeinde in Österreich verantwortlich, in der ich 5-mal in der Woche predigen musste. Ich arbeitete unter einem anderen Mann, der Pastor war und mir jeden Tag eine Menge Arbeit gab. Ich sollte evangelisieren und von Haus zu Haus gehen und mich darüber hinaus um die Gemeinde kümmern und 5-mal in der Woche predigen. Und ich erinnere mich, dass ich überwältigt war. Wie bereitet man sich als 20-Jähriger auf 5 Predigten in der Woche vor? Dann kam ein Gedanke in mein Herz. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Es war 1982 und der Gedanke war: Ach ja, ich habe die Gabe zu kommunizieren, also wird es schon klappen. In dem Moment, als dieser Gedanke in mein Herz kam, sprach Gott zu mir: Reinhard, in dem Augenblick, in dem du dich auf deine Kommunikationsfähigkeit verlässt, um eine Botschaft an mein Volk zu predigen, wirst du ohne Salbung sprechen. Denn dann hast du dich entschieden, dich auf dich selbst zu verlassen und nicht auf mich. Also entscheide dich, auf wen du dich verlassen willst. Auf dich oder auf mich? Das war vor 40 Jahren und es traf mich mitten ins Herz. Ich fiel auf meine Knie und sagte: Herr, ich verspreche dir etwas. Ich werde niemals, niemals dein Wort weitergeben und mich dabei auf meine eigenen Fähigkeiten verlassen. Ich werde niemals dein Wort verkünden und mich dabei auf meine Studien und meine Intelligenz und mein Wissen verlassen. Mein Vertrauen wird zu jeder Zeit zu 100% auf dir liegen. Ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, warum Gott mich so wunderbar gebrauchen kann, um seine Botschaft auf der ganzen Welt weiterzugeben. Weißt du, du siehst einen Reinhard, der großartig predigt, und ich bin gesegnet. Doch das ist nur das Äußere. Du siehst nicht, was in mir vorgeht. Bevor ich vor Menschen stehe und predige, bin ich wie ein kleines Baby vor meinem Gott. Ich bin abhängig von ihm und vertraue ihm wie ein kleines Baby, das seinen Eltern vertrauen muss, um zu überleben. Weißt du, die einzigen Personen, die das wahrscheinlich wissen, sind Daniel und Debbie. Ich kann nicht sagen, in wie viele Treffen ich gegangen bin, und kurz bevor ich auf die Bühne ging, fragte mich Daniel: Was wirst du heute predigen? Darauf sagte ich immer: Ich weiß es nicht. Stimmt das nicht, Daniel? Doch. Und Daniel sagt immer dasselbe: Es wird großartig werden. Weißt du warum? Weil ich auf die Kanzel trete, manchmal vor 1000 Menschen, wie ein kleines Baby, das weiß, dass es ohne seine Eltern nicht überleben wird. Meine Freunde, wollt ihr in der Autorität des Himmels wandeln? Tja, dann müsst ihr nach diesem Live vielleicht auf die Knie fallen und sagen: O Gott, wie unabhängig bin ich gewesen! O mein Gott, wie abhängig bin ich von Menschen gewesen! Vielleicht musst du sagen: Herr, ich habe das so satt. Ich habe gedacht, dass ich weise und clever bin. Ich dachte, dass ich alles weiß und alles begriffen habe. Es tut mir wirklich leid, dass ich so arrogant war. Ich entscheide mich heute dafür, wie ein kleines Baby zu leben, das vollkommen abhängig von dir ist. Alles, was ich brauche, kommt von dir. Alles, was ich annehmen werde, kommt von dir. Du bist die Quelle aller Dinge. Wenn du das tust, wirst du die Offenbarung über die Autorität des Reiches Gottes erhalten. Und du wirst nun erkennen, dass du in einer Autorität vorangehst, die nichts mit dir zu tun hat. In vollkommener Hingabe an den Herrn wirst du aufrecht vor Menschen stehen. Einer meiner großen Mentoren sagte Folgendes zu mir, als ich ein junger Mann war: Reinhard, kein Prediger hat das Recht, vor Menschen zu stehen, bevor er nicht vor Gott gekniet ist. Das hat mich geprägt. Meine Freunde, die Autorität des Himmels ist verfügbar. Sie ist verfügbar für die kleinen Babys. Nicht für die Kinder, nicht für die Reifen, für die kleinen Babys. Mögen wir alle kleine Babys vor ihm werden. Nicht im Sinne von Unreife, sondern im Sinne einer hundertprozentigen Abhängigkeit. Dann demonstrieren wir alle die Autorität von Gottes Königreich, wo immer wir hingehen, und Jesus wird verherrlicht werden. Danke fürs Zuhören.